in meiner Brust, da sitzt ein Weh, das will die Brust ersprengen. Und wo ich steh und wo ich geh, will's mich von hinnen drängen. Es treibt mich nach der Liebsten, als könnt's die Grete heilen. Doch wenn ich der ins Auge seh, muss ich von hinnen eilen. Ich steig hinauf des Berges Höhe.